Rotkäppchen. Kapitel 1. Ein kleines Mädchen lebt mit ihrer Mutter im Dorf neben dem großen Wald. Jeder mag sie, aber ganz besonders lieb hat die Großmutter das Kind. Sie schenkt ihm zum Geburtstag eine schöne rote Kappe, und weil das Kind die jetzt immer trägt, nennen sie alle nur Rotkäppchen. Eines Tages sagt die Mutter zu Rotkäppchen: Großmutter ist krank geworden. Nimm bitte diesen Korb und bring ihr Kuchen. Ja, gern, Mama. Und du weißt, sprich mit keinem Fremden und bleib immer auf dem Weg. Im großen Wald kann es gefährlich sein. Die Großmutter lebt nämlich allein in einem Haus im Wald. Ja, ja, ich pass schon auf, sagt das Mädchen und geht los. Die Vögel singen, die Sonne scheint und auch im Wald ist es schön warm. Rotkäppchen freut sich auf den Besuch bei der Oma. Da steht plötzlich der Wolf vor ihr. Hallo, Rotkäppchen. Hallo, Wolf. Na, wohin gehst du denn? Zu meiner Oma. Sie ist krank und ich bringe ihr Kuchen. Du bist aber ein liebes Mädchen. Oh, danke, sagt Rotkäppchen und wird ganz rot. Wirklich ein nettes Mädchen, denkt der Wolf. Und sie riecht sehr lecker. Soll ich sie gleich fressen oder erst später? Er fragt. Wo wohnt denn deine Großmutter? Mitten im Wald bei den drei Eichen. Ah ja, bei den drei Eichen, ich weiß schon, sagt der Wolf und denkt. Sei klug, friss die Kleine erst später, wenn du es richtig machst, kannst du beide bekommen, die Alte und das Mädchen. Er sagt, Rotkäppchen, schau mal, ist das nicht eine schöne Blume? Und die dort, ist die nicht noch schöner? Hol sie dir doch. Ich muss aber auf dem Weg bleiben. Wer sagt das? Meine Mama. Ach was, die sieht dich nicht und deine Großmutter freut sich sicher, wenn du ihr Blumen mitbringst. Schon, aber... Du hast deine Oma doch lieb, oder? Ja, klar. Dann darfst du auch Blumen für sie pflücken. Also geht Rotkäppchen vom Weg ab und sucht Blumen. Und kaum hat sie eine gefunden, sieht sie gleich die nächste, noch tiefer im Wald. Die sieht noch viel schöner aus. Sie läuft hin, sieht die nächste und... So kommt das Mädchen immer weiter vom Weg ab. Der Wolf aber läuft schnell zu Großmutters Haus und klopft an der Tür. Wer ist da? Ich bin es, Rotkäppchen, sagt er mit hoher Stimme. Ich bringe dir Kuchen. »Ach, Rotkäppchen, das freut mich. Komm doch herein.« Der Wolf läuft gleich zu Großmutters Bett. »Halt, du bist ja gar nicht...« Mehr kann die alte Frau nicht sagen, da hat der Wolf sie schon gefressen. »Hm, ein bisschen trocken, die Alte, aber besser als nichts«, denkt er. Dann zieht er Großmutters Kleider an und legt sich in ihr Bett. Und jetzt komm, mein Kind, ich warte auf das Dessert.